weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen und heute im Gespräch mit unserer Kollegin Renate Schauer. Schreiben wollte ich schon immer, sagt sie. Steckt hinter jedem gefeierten Roman ein Genie? Nein, auch ein Genie lässt sich von Gänseblümchen oder Zeitungsmeldungen inspirieren und alle Schriftstellerinnen überarbeiten mehrmals ihre Texte. Schreiben heißt anfangen, dem eigenen Ton zu vertrauen, dabei zwar einige Regeln zu beherzigen, aber dennoch immer wieder Experimente zu wagen. Lassen Sie uns gemeinsam anfangen. So leitet Renate Schauer ihre Schreibkurse ein und gibt dann ihre Termine auf ihrem Blog journalismus-und-mehr.com/lesehimmel.php da. Und Sie können natürlich mitmachen, wenn Sie in Nördlingen, Schorndorf, Waiblingen etc. beheimatet sind oder dahin finden möchten. Und die Themen sind immer wieder interessant. Und wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie es ist, mit anderen Schriftstellerinnen zu arbeiten. Frau Schauer hat da sehr viel Erfahrung. Willkommen im Kulturspiegel, am Mikrofon Susanne Nielsen und Renate Schauer. Und Renate und ich sind beide auch in unserem Leben nicht nur Schreibende, sondern auch Lehrende. Und wenn man lehrt, dann muss man eigentlich mit einer Idee in den Klassenraum kommen. Also ganz so ohne geht's nicht, obwohl ich das auch schon gemacht habe. Ich stand vor meinem Kurs und habe gefragt, malen? Und da haben die gesagt, nein, heute geht's um Zeichnen. Und dann hatte ich mich aufs Malen eingestellt, inklusive Stillleben. Und das wurde dann eben gezeichnet und nicht gemalt. Ist dir das auch schon mal passiert? Nee. Nee. Also was an Thema kommt im Klassenzimmer bei dir? Denn es geht um Schreiben bei dir. Ja, es ist kreativ Schreiben und es sind so 4 bis 5 Termine im Semester. Immer abends, wenn die Leute schon vom Job kommen und müde sind. Sind sie wirklich müde oder sind die nicht, haben die nicht einen zweiten, leben die nicht ein bisschen auf dort? Also ich nehme ja immer anschließend eine mit nach Hause. Die wird von ihrem Mann gebracht und bei mir fährt sie mit in die gleiche Richtung, wo ich wohne. Und die ist dann immer total platt. Also wir quatschen dann zwar schon noch, aber sie sagt schon, das nimmt sie schon auch noch mit. Also dieser Kurs selber auch. Dieser Kurs selber ist nicht für Leute gemacht, die jetzt da ausruhen wollen. Von den Leuten wird was erwartet und das kannst du nur kriegen, wenn sie auch wirklich was möchten. Und da gibt es so Leute, die wollen sich was abgreifen. Das sind die sogenannten Konsumenten, die denken, du hampelst da rum und bringst denen was bei. Nein, die bringen sich selber was bei, sonst ist es vergebliche Liebesmüh. Das ist deine Idee. Mhm. Denn die Idee von denen, die Erwartungshaltung ist dann, dass sie also Entertainment bekommen. Und das gibt's ja auch. Wir trinken hier übrigens Tee, wenn man das also hört. Wenn also jemand die Erwartungshaltung hat, dann bleibt er auch schnell wieder weg. Dann bleibt er auch schnell wieder weg. Und was erwartet er, dass da also ihm einfach jetzt hier die Methode, die absolute Methode... Nein, ich hatte früher eigentlich das falsch gemacht. Ich habe immer gedacht, ich muss Input geben. Okay. Und, also Methoden? Ja, und habe die aufgeklärt und die haben selber nichts machen dürfen. Und das war für die Leute nicht ersprießlich. Also im Moment ist es so, dass die Leute einfach dann mitmachen, wenn sie selber machen dürfen. Okay, also das ist schön. Das ist also ein aktiver Kreis von Leuten. Wie viele Leute kommen da immer so zusammen? Es kommen, also wir hatten schon 11, wir sind aber im Moment bei 7. Und die anderen Kurse kann ich nicht einschätzen. Also das ist der eine Kurs, der schon jahrelang läuft. Und die anderen, die laufen jetzt gerade an. Und dann habe ich noch einen, der tröpfelt so dahin. Das ist in Bayern. Aber das sind es auch manchmal 10 und manchmal sind es nur 5. Also und das ist nachdem. Ein Tag oder ist es ein Kurs, wo man also immer wieder hinfährt? Also du sagst Bayern, das ist ja nicht, wo du wohnst. Ne? Bayern ist, da habe ich 2,5 Stunden Anfahrt. Da machen wir das am Samstagnachmittag zwischen 2 und 16.30 Uhr, also 2,5 Stunden. Und das nur zweimal im Semester oder gegebenenfalls dreimal. Da ist auch schon passiert, dass sich nicht genügend angemeldet hatten und dann haben sich aber die es unbedingt machen wollten, noch um weitere Teilnehmer bemüht. Der Kurs wurde zwar abgesagt inzwischen bei der Volkshochschule, aber dann haben die sich bemüht, einen Raum im Hotel zu kriegen. Und dann war ich sehr überrascht, dass dann plötzlich 10 oder 11 da saßen. Also da war ich gar nicht drauf gefasst, ja. Und was für Aufgaben kommen dann auf die Leute zu? Also Schreibaufgaben jetzt speziell auf ein Thema hin oder... Es gibt Themen, aber im Grunde genommen geht es immer so frei aus dem Bauch raus. Was kann man den Leuten offerieren? Und ich habe festgestellt, sehr viel Spaß machen oder ja, Spaß und Irritation. Und es hängt irgendwie zusammen, Spaß und Irritation machen Körperthemen. Also ich habe mal angefangen mit einer Gruppe, die sollten ihren Lieblingsschuh mitbringen. Und dann sollten sie da über diese Schuhe auch schreiben. Und der halbe Kurs bestand aus Gelächter, weil die sich die tollsten Dinge über diese Schuhe ausgedacht haben und gegenseitig darüber auch ausgetauscht haben. Und das war irgendwie, also das war eine ganz tolle Stunde. Schön. Und andere Körperthemen wäre also jetzt, sagen wir mal, meine Hand oder ein Lieblingsring? Nee, ich habe neulich die Aufgabe gestellt, unterhaltet euch doch mal zu zweit drüber, worauf ihr stolz seid an euch. Ob das die Augen, die Haare oder die Sprechtechnik ist oder sonst irgendwas. Und da waren sie erst total irritiert, weil eigentlich spricht man immer nur defizitär. Ich habe zu in viele, Deutschland, in Europa. Ja, ich habe zu viele, was weiß ich, Nasenhaare oder sonst was. Ja, oder und graue Haare. Graue Haare. Und jetzt plötzlich sollten sie Vorzüge von sich hervorkramen. Ja. Und da haben sie gesagt, das geht gar nicht. Und dann habe ich gesagt, na, jetzt probiert es halt mal. Und habe gesagt, in 20 Minuten sehen wir uns wieder. Und dann kommt der zweite Teil der Aufgabe. Und im Nu waren die miteinander vertieft und haben geschäkert und gemacht und getan. Viel Gelächter wieder. Und und dann Cut. Zweiter Teil der Aufgabe. Jetzt schreibt mal bitte auf, was ihr erfahren habt, von der, mit der ihr euch unterhalten habt. Denn es geht auch ums Zuhören. Es geht nicht immer nur ums selber produzieren, sondern es geht auch darum, was nehme ich auf und was gebe ich dann so wieder und hat der andere das dann auch so gemeint, als er das formuliert hat. Und wie hast du es verstanden? Ja. Ja. Und wie kam, was kam dabei raus? Das waren auch sehr lustige Beiträge teilweise. Manche waren ernster, aber insgesamt hat die Gruppe... ist sowieso von Humor gekennzeichnet, die stehen da ein bisschen auch von sich selber weg. Also da mit Leuten, die es nicht so bierernst nehmen, kann es einfach mehr anfangen. Ganz bestimmt. Ja. Und was ist die Altersgruppe von diesen Leuten etwa? Also wir haben so von 25 bis vielleicht 79, weiß ich jetzt nicht, wie die Älteste ist. Also ganze Bandbreite, wirklich von ganz jung bis älter, ja, interessant. Also schwierig wird es, wenn Schüler... dabei sind, oder hatte ich auch mal von 15 bis 79, da kann sie nicht mehr mit Erinnerungen arbeiten. Da kann sie auch nicht fragen, wie war damals die traditionelle Familienfeier zu Hause, zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder irgendwie. Das geht nicht. Die schreiben im Internet Fantasy und wollen sich da irgendwelche Kicks holen in so einem Kurs. Und das kann sie dann mit den älteren Herrschaften, die vielleicht nicht im Internet unterwegs sind, gar nicht machen. Wenn du dich triffst und dann zweimal im Semester triffst, gibt es da auch einen Kontakt zwischendrin? Das heißt, E-Mailen die sich gegenseitig rum, wird das, oder geht es wirklich um das aktive Miteinander im persönlichen Gespräch? Also in der einen Gruppe, die sich schon sehr lange trifft, ich glaube seit 5 Jahren sowas, da habe ich das dann eingeführt, dass ich immer wieder mal so zwischendurch auch Informationen per E-Mail gebe. Es gibt auch gerade im Wintersemester, wenn ich dann nach Florida verschwinde, dann kriegen die auch eine Aufgabe, die sie online dann rundschicken und Feedbacks einhandeln. Da geht es nicht unbedingt um das Schreiben, sondern geht es darum, wie lerne ich das richtige Feedback zu geben. Okay. Weil das ist teilweise genauso zu erlernen oder fällt den meisten nicht sehr leicht, weil keiner will den anderen verletzen. Ja? Und dann geht es auch wieder um ein Miteinander. Das heißt, die müssen das Feedback dem anderen, mit dem sie dann partnern. Also es ist Das sind jetzt konkret sind es gerade 5, 6 Geschichten. Eine ist ausgestiegen, die hatte keine Zeit, diese Sequenz mitzumachen. Und dann kommen die Sachen zu mir und dann kommen die Feedbacks zu mir und dann schreibe ich einen Kommentar zu den Feedbacks. Ah. Also nicht zur Geschichte, das habe ich all die Jahre zuvor gemacht. Diesmal mache ich so, dass ich einfach die Leute ermuntere, wie hättest du dein Feedback besser abfassen können oder wo bist du drüber gestolpert und. Und das Feedback zu der das eigenen Feedback zum Geschichte? Feedback. Zur eigenen Geschichte. Das also wird zu jemand anderes geschriebenem. Feedback ist ja eine Rückmeldung über etwas. Ja. Und über was melden die jetzt zurück? Über ihre eigene Geschichte? Nein, über deine Geschichte, anderes. das wäre ja witzlos. Also über die von jemandem anderen, von in der Gruppe. Also wenn 6 Leute schreiben, dann schicken die das rund und dann gibt jede zu jeder Geschichte einen Kommentar ab. Okay, das ist interessant. Also nicht nur mit einer Partnerin, sondern und sind es vorwiegend Frauen? Oder ja, im Moment sind es vorwiegend Frauen. Ändert sich das Feedback und auch der Raum ändert er sich, wenn dann Mann dazwischen ist? Hatten wir schon, aber das war ziemlich kurz. Der Mann wollte eigentlich nur für sein nächstes Buch ein paar Instruktionen haben, also sehr zielgerichtet, und dann ist er schnell wieder weggeblieben. Aber es hat sich dadurch die Atmosphäre nicht geändert bei uns. Denn ich denke bei Männern und Frauen zusammen, dass sich vielleicht auch man vielleicht nicht so viel erzählt oder man vielleicht ein bisschen eher verhaltener ist in gewissen Themen. Nein? Es geht selten um sehr persönliche Themen. Wobei die ja immer mitschwingen, ne? Wenn du ein Thema gibst, hast du ja immer diesen Blickwinkel, der dann auch auf dich und deine Hintergründe leicht schließen lässt. Was ist ein schwieriges Thema gewesen? Sind alle Themen schwierig, bis du sie dir aufgeschlossen hast? Das wissen wir ja selber, wenn wir jetzt hier ein Buch zu besprechen hätten und so. Ist zunächst mal eine Barriere da, wie nähere ich mich, welche Schwerpunkte setze ich und mag ich das überhaupt oder mache ich da gleich ein bisschen was mit Miesepetrigkeit und man muss nicht jedes Thema mögen und man muss nicht jedes Thema dann auch treffen. Es gibt auch Treffer, die daneben landen. Ja, das geht uns sicher allen so. Oder man versteht es falsch, das kann ja auch sein. Man versteht es ganz anders, als der andere es gemeint hat. Das gibt es ja auch in den Nachrichten. Leider heutzutage viel zu viel. Was ein Bild sagt und was ein Text sagt, sind oft nicht das Gleiche. Und ein Bild kann auch falsch interpretiert werden. Ja? Davon lebt die Presse eigentlich, um das dann wieder gerade zu rücken oder in ein anderes Licht zu rücken. Aber diese Texte, machen die Leute damit noch etwas anderes? Also werden diese Texte als Hobby, als Idee, als Zeitvertreib oder, wie du sagst, der Herr, der sich also jetzt speziell für ein Buch, was er schrieb, Rat holen wollte, was machen die anderen mit ihren Texten? Die meisten haben ja schon einiges geschrieben, bevor sie kommen. Okay, es sind also im Prinzip. Und wenn ich dann so rund frage, was hat sich für euch geändert, seitdem ihr den Kurs besucht, Dann sagen die, ich setze mich konsequenter hin, wenn ich was schreibe. Mhm. Und es wird auch einiges fertig. Früher verschwanden dann die unfertigen Sachen in der Schublade und man wusste nicht so recht, wie gehe ich da wieder ran und was mache ich da damit. Und aber jetzt ist die Freude am Feilen wahrscheinlich gewachsen und man hat auch das Handwerkszeug dazu. Mhm. Ja, man erkennt leichter, wann wird ein Satz langweilig, wie kann ich Tempo reinbringen in einen Text, wie gehe ich um mit Nähe und Distanz. Ja, das ist ja was auch für einen Tipp gibst du, wenn du sagst, es muss etwas schneller gehen zum Beispiel? Ja, eine gute Übung ist, wenn man, egal welchen Text, welches Thema, sagt, schreibt mal einen Absatz, wo mindestens jeder Satz 16 und mehr Wörter hat. Mhm. Und den nächsten Absatz versucht und auf 10, jeder Satz nur 10 Wörter. Wow. Ja. Mhm. Wörter dann dramatischer? Und dann sieht man den Unterschied, muss man dann laut vorlesen und dann sieht man den Unterschied. Und dann kann man das im dritten Absatz auch mixen. Also am besten ist 20 zu 10 Wörtern und dann sagt man einen Satz kurz und einen Satz lang. Und dann sieht man, aha, das macht doch eine Spannung. Das bringt Spannung rein. Mhm. Oder es bringt einen Rhythmus rein, wenn man also lang, kurz macht. Aha. Interessant. Und gibt es in Amerika gibt es einen Thesaurus, das heißt, es gibt ein Buch, in dem die Worte, also Synonyme. Mhm. Und die Frage ist so etwas nutzenswert, dass ich also Ausdrücke benutze, die dann vielleicht nicht 100-mal benutzt werden, sondern dass ich etwas ein bisschen ausschweife und auch mein Vokabular dann bereichere? Wird das in dem Kurs auch mal vorkommen? Gar nicht. Mhm. Es kommt auch keine Rechtschreibung vor. Ja, also ich meine, das gibt es ja heute. Also der Computer hilft ja schon, dass es richtig geschrieben ist. Also da gibt es eigentlich wenig Probleme, glaube ich. Es gibt nur eben Ausdrucks... Also ich sage mal, die werden dann sicherer im Ausdruck. Also mit jeder Übung wirst du sicherer im Ausdruck. Du merkst, was ankommt, weil du ja Feedback bekommst. Mhm. Deswegen sind kleine Gruppen zwar richtig, aber wenn sie zu klein sind, haben die Leute nichts davon, weil die Feedbacks sich nicht so sehr unterscheiden. Also sollte schon so eine Gruppe sein zwischen 6 und 10, sag ich jetzt mal. Da ja. haben sie auch was davon. Da gibt man sich gegenseitig Impulse. Und ich kriege halt auch immer rückgemeldet, dass es eine sehr familiäre, liebevolle Atmosphäre ist und nichts, also es ist niemand drunter, der in Konkurrenz tritt mit dem anderen oder mit der anderen in dem Fall. Das wäre tödlich. Also da würde niemand mehr aus der Höhle kommen und dann könnte ich den Kurs genauso gut auflösen. Also mit Konkurrenzleuten kann und mag ich nicht arbeiten. Passiert aber sicher immer mal, dass jemand meint, nein, gar nicht. Kommt bei mir gar noch nicht, gar nicht. Kommt. Ich hatte nur einmal so eine Frau, die gemeint hat, sie müsse mich verbessern mit irgendeinem Goethe-Zitat. Da habe ich gedacht, oha, jetzt gucken wir mal, wenn du nicht gut tust, dann können wir das vergessen hier. Und die hat sich aber dann eingefunden. Und einfach? Ja, Cooldown. Cooldown. Ja, ich bin inzwischen, ich mache das jetzt seit 10 Jahren, ich habe da auch keine, da kenne ich auch kein Pardon. Also entweder jemand fühlt sich ein oder... der merkt dann sehr schnell selber, dass er fehl am Platze ist. Und ich meine, ich glaube, auch wenn man versucht, die Sache positiv zu steuern, dass die Leute sich wohl fühlen und nicht, die Idee der Kritik ist ja eine positive. Also man soll etwas sagen, damit der andere weiterkommt, nicht um ihn zu bremsen, zu stoppen. Ja, und wenn man jetzt... Wir sitzen hier bei Tee, Renate Schauer und ich, Susanne Nielsen, und wir unterhalten uns übers Unterrichten. Und eigentlich kommt hier, was wir bis jetzt besprochen haben, ist eigentlich eher die pädagogische Seite. Und jetzt frage ich mal umgekehrt, was geben die Studenten, Schüler uns? Was ist das, was bereichert ist? Denn es ist auf einmal auch eine umgekehrte Situation. Man macht das ja nicht nur, um etwas zu geben, man bekommt auch etwas. Was bekommt man? Also erstmal muss man sich ja auch vorbereiten und dann lernt man selber immer weiter dazu. Das ist bereichernd. Ja. Also man bleibt immer im Stoff und man guckt und dann stößt man immer auf neue Quellen und neue Informationen. Das ist dann schon sehr schön. Also du recherchierst vorab, meinst du jetzt, oder wenn da jetzt auch was auf dich zukommt, bringt das eine neue Blickrichtung, etwas, wo man dann nachforschen möchte, oder? Ja, ich meine, ich komme ja aus dem Journalismus und habe mit Ghostwriting die letzten Jahre zugebracht und da brauchte ich ja jetzt zum Beispiel nicht zu wissen, wie funktioniert ein Plot, wie mache ich das am besten. Das Plot ist das Leben deiner Klienten sozusagen, denn das ist ja meistens ein Lebensbericht, dieses Ghostwriting, was du machst jetzt speziell. Man kann ja auch einen Roman ghostwriten, das gibt's ja auch. Hast du das schon gemacht? Lass mich überlegen, eigentlich eher Sachbuch, Roman, doch ja, nee, da habe ich lektoriert, weil Lektorat mache ich auch noch. Also nachsehen, dass da keine Fehler drin sind, auch sprachlich. Sprachlich und Spannungsbogen und ja. Also es kann nicht sein in einem Roman, das kommt schon mal vor, dass auf Seite 15 der Hauptdarsteller, also der Bruder vom Hauptdarsteller eben Herbert heißt und auf Seite 25 heißt er plötzlich Simon. Das kann ein einmaliger Ausrutscher sein, man muss sich halt irgendwann für einen Namen entscheiden. Ja, passiert. Oder auch für ein Todesopfer. Ich hoffe dann immer, dass der Richtige dabei genannt ist. Und und dann gibt es immer so Feinheiten, wenn jemand zeitliche Abläufe schildert oder Wegstrecken. Konnte das überhaupt in dem Zeitvolumen, das jetzt im Roman angegeben ist, zurückgelegt werden oder ist die Fantasie irgendwie da zu fantasiereich? Also, und wenn man aus dieser Art von Schreiben kommt, dann ist man natürlich auch sehr genau im Betrachten von denjenigen, die einem jetzt was bringen. Nicht? Also, das, was dann, wird das denn, kommt dieses Lektorieren auch in dem Unterrichten wieder vor? Ist das etwas, was wieder einfließt? Oder lässt man sich überraschen von dem, was die Leute einem dann bringen? Denn es ging ja um Bereichern und um dich bereichern jetzt. Also, mich bereichern. Ich kriege einfach sehr viel nette Gespräche und Lächeln zurück und die Leute freuen sich und da freue ich mich mit. Ja, das ist wunderschön. Ja. Kommt da auch eine Kaffeerunde bei vor oder ist es wirklich nur ein professioneller Kreis? Das, wenn man um 6:30 sich trifft und um 9:15 sowas dann wieder auseinander geht, meistens überziehen wir ja, dann kommt der Hausmeister und fragt, ob wir übernachten wollen hier. Und da hat man eigentlich keinen Sinn jetzt für Kaffee. Wir haben einmal eine Exkursion gemacht, da sind wir nach Ludwigsburg in den Märchengarten, weil wir ein Semester Märchen uns vorgenommen hatten. Märchen zu schreiben. Märchen schreiben oder sich von Märchen inspirieren zu lassen zu Themen, die dann, was weiß ich, auch Fantasy oder realitätsnah oder sonst was waren. Das war einmal die Exkursion und einmal haben wir ganz privat, ohne Schreiben und ohne Schreibhintergrund und Impuls, ein Gartenfest gemacht. Bei jemandem, der einen Garten hat. Und das war es eigentlich schon. Sonst war, nee. Wir sind alle so eingespannt. Wir hätten auch keine Zeit, Termine zu finden. Also wir haben wohl, einmal haben wir uns bei einer Teilnehmerin privat getroffen. Das hatte aber den Hintergrund, dass wir im Kurs angefangen haben, einen Roman zu schreiben. Zusammen. Mhm. Und den kriegen wir aber bei all den anderen Stoff, den wir abhandeln möchten und kriegen wir den nicht mehr zusammen und den kriegt man auch abends nicht mehr hin. Und da haben wir gesagt, okay, das versuchen wir jetzt mal Samstagnachmittag uns zusammenzusetzen und da zusammen zu. Das war aber sehr, sehr schwierig überhaupt zu finden, wann kann sich welche loseisen an einem Samstagnachmittag. Also das kannst du im Jahr höchstens 1-2 Mal machen bei dieser Gruppe, weil die Leute einfach Kinder haben, Beruf haben, Verpflichtungen, Hobby, Vereinsleben, keine Ahnung. Wir sind jedenfalls mit unseren Terminkalendern immer am Rangieren. Gut. Und ist denn der Roman zu Ende? Nein. Ja, er ist noch ein ungeborenes Kind, okay. Es gab jetzt eine Passage, also wir mussten irgendwie noch eine Person einführen, die war vorher nicht geplant. um da was plausibel zu machen, was sonst in der, als Behauptung so in der Luft gehangen hätte. Und ja, dazu hätte ich jetzt zum Beispiel, habe ich gesagt, okay, ich mache das, ich gucke, dass ich mich nach Hamburg begebe und irgendwie sowas mit reichen Segelclub und da mich in eine Lounge setze und die Leute beim Gespräch belausche. Es hat aber nicht geklappt. Ich werde das Teil jetzt von Hamburg wieder wegnehmen. Vielleicht wäre. Also man muss dazu sagen, bis in Stuttgart. Also man muss ja immer alles, was man auch romanhaft schreibt, muss man alles wissen, wie es geht. Ja? Ja. Du kannst keinen Segelroman schreiben und du weißt nicht, wo Backbord ist. Ja? Und sie hatten sich ausgerechnet von den vielen Themen, die wir an die Tafel geschrieben haben, jetzt etwas genommen, was mit Wasser und Weltumsegelung und sowas zu tun hat. Gott sei Dank haben wir eine im Kurs, die sich da auskennt. Und wie groß das Schiff sein muss und ob die mit Personal oder ohne Personal unterwegs sind. Und was hat das eine für sich und was hat das andere für sich? Und was ist glaubwürdig und was ist nicht glaubwürdig? Hat die jetzt ihr Kind gekriegt oder hat sie es verloren? Und ach, da gibt es so viel zu bedenken. Da wirst du nicht fertig, wenn du da richtig einsteigst. Das ist schön. Aber wie gesagt, ihr schreibt ja nun alle da dran. Also wird jeder muss sich dann auf die arme Frau, die die Hauptkenntnisse hat, stürzen und stützen. Ja, das ist... Ist sie denn willig? Die ist sehr patent halt und kann das sehr gut auch zusammenfassen. Die macht das ganz toll und kommt uns auch sehr entgegen. Aber wie gesagt, dann gibt es wieder andere Themen. Die Protagonistin, die ist auf dem Land groß geworden und hat, was weiß ich, im Kühlschrank lauter vegane Sachen. Und jetzt muss man sich natürlich auch mit veganen Sachen auskennen. Ja, mit Futter. Das kann sicher jemand anders. Das kann wieder jemand anders. Und die nächste, die hat sie dann irgendwie in eine Kunstgalerie oder in einen Antiquitätenladen laufen lassen, um den Sinn des Lebens irgendwie dort zu erörtern mit der Eigentümerin. Dann muss sie dich da wieder auskennen. Es ist wieder jemand anderes. Also es ist sehr reichhaltig. Ich hoffe, dass da noch ein roter Faden durchgeht. Es hört sich an, als wenn ich eine Seifenoper, die immer um die Ecke will. Also ist so eine Fernsehserie hat zwar einen roten Faden, sagen wir mal, ist in einer Klinik oder so spielt er, aber und jetzt bist du auf hoher See irgendwie mit deinem Schiff unterwegs, mit deinem Roman, aber irgendwann sind es ja doch alles Leute, die irgendwas zusammen Du musst, ein Roman muss man sich vorstellen wie eine Maus. Ja. Ja? Das hat vorne eine Schnäuzle. Ja. Und das ist die Einleitung. Da krabbelst du hoch und dann kommst du irgendwann mal auf den Bauch oben an. Das ist dann der Hauptpunkt und da muss ich dann entscheiden, wo es hin will. Ja. Und dann steigt es wieder ab, die Spannung, und hinten Schwänzle ist das Ende. Okay. Und es muss dann auserzählt sein. Ihr seid beim Schwänzchen angekommen, oder? Ach nee, wir sammeln für den Bauch. Wir sammeln für den Bauch. Ja, das Tier ist noch sehr schwanger. Das stelle ich mir so vor. Ja, die wollen, also die eine ist Spezialistin zum Beispiel in Sachen Vögel. Die hat zu Hause ein Papageienhotel. Und jetzt schicken wir die natürlich genau an der Insel vorbei, wo solche Vögel, also dieses Paar auf dem Schiff, wo solche Vögel, über die diese Frau wiederum was zu sagen weiß, zu Hause sind. Das ist doch schön. Ja, und deswegen lassen wir uns da auch Zeit. Ja. Wir haben Zeit. Und wenn das 5 Semester dauert und wenn das nichts wird, ich sage immer, es muss nichts werden. Ja. Und genau das ist es, wo man dann sagt, okay, da haben wir Spaß dran. Das mach mal und dann lassen wir es wieder ruhen, dann machen wir es wieder weiter. Und das ist tolle, tolle Unterhaltung, weil man sagt, ich schreibe gerade an einem Buch mit 5 anderen. Wir haben keine Ahnung, wo es hingeht, aber da geht's lang. Doch, wir wissen schon, wo es hingeht. Wir haben ja den Plot. Also. Bloß der Schluss ist noch nicht entschieden. Ob es ein Happy End gibt, das wäre eigentlich schon der Anfang gewesen, so von unseren also mit Überlegungen. Den schönen Paradiesvögeln. Also, aber es war uns dann auch zu platt. Also wir suchen noch nach einem entweder tragischen oder nach einem offenen Ende. Naja, dann warten wir mal ab. Die Sendung kann ja, wir können ja dann wieder eine Sendung drüber machen und dann kannst du das Buch vorlesen. Danke. Zumindest das Plot bis zum spannungsreichen Fastende, sodass man also noch die Idee hat, dass man es vielleicht auch noch lesen möchte. Das ist doch schon toll. Ja, und also das finde ich also schon deine Freude an dem Chaos, das noch herrscht. Obwohl ich ja weiß, dass das ein sehr, wie soll ich sagen, ein diszipliniertes Chaos ist, ganz genau, ist eigentlich sehr schön. Und das ist bei mir auch so, wenn ich also, ich gehe eigentlich sehr furchtbar gern in Secondhand-Läden und stelle mir vor, dass das dann mein Stillleben wird, ja, dass also meine Studenten dann da vorstehen werden und das dann in bestimmten Techniken dann also nicht nur sehen, sondern dann auch wiedergeben müssen. Und das ist im Prinzip ja auch, dass wenn man eine Gruppe von Leuten hat, die ja schon eine ganze Reihe von Sachen können. Ich habe jetzt einen Anfängerkurs, aber keiner von denen, die da sitzen, sind totale Anfänger. Sonst hätten sie diesen Kurs gar nicht gewählt. Mhm. Ja. Und wer einen Schreibkurs nimmt, der hat ja auch schon mal Lesen und Schreiben gelernt. Ja, ja, aber ich denke immer, dass andere Kunstrichtungen haben es leichter als das Schreiben. Also wenn jemand malt, dann hat er hinterher ein Bild, das kann man an die Wand hängen. Und wenn du sagst, ich gehe in Malkurs oder ich töpfere oder mache bildhauerisch was, dann habe ich hinterher was in der Hand. Oder jetzt, auch nicht. Jetzt, wenn du aber zum Schreibkurs gehst, ja, was macht denn ihr da? Das ist von vornherein verdächtig, wird belächelt. Schreiben hat keine Lobby. Das war aber schon immer so. Ja. Der schreibt, der bleibt, das ist so ein Spruch, der ist so suffisant, so nach dem Motto, was bildest du dir eigentlich ein, dass du der Welt was zu sagen hast. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Es offenbaren nicht alle, dass sie bei mir im Schreibkurs sind. Also es gibt auch Leute, die sagen, ich bin hier, aber ich bin auch für meine Kollegen nicht hier. Also am Arbeitsplatz wird sowas nicht kommuniziert. Und es ist ja auch etwas außer Arbeit. Also diese Leute, die zu dir kommen, du sagst, sie haben alle schon was geschrieben oder was veröffentlicht. Ja, aber es wird alles nicht geheim. Als Hauptberuf. Es ist alles. Es sind keine Journalisten, die jetzt in den Kurs kommen. Ja, und deswegen ist es so, über ein anderes Hobby spricht man, über Schreiben spricht man nicht. Normalerweise. Also ich sehe Wobei das wir jetzt natürlich angefangen haben, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil einige von dem Kurs haben in einem Buch Beiträge veröffentlicht, das war eine Anthologie. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist jetzt der Aufhänger, dass wir mal eine Lesung machen. Ja. Und das ging es dann mutige vor und das haben wir dann gemacht im März und es war auch voll. Also es kamen über 25 Leute, ich glaube über 30 sogar, was sehr, sehr selten ist bei Lesungen von Unbekannten. Also es kommen ja immer Schriftsteller oder Leute bekannt aus Funk und Fernsehen, die gerade ein Buch geschrieben haben, dann strömen die Leute. Aber sonst bei Unbekannten war das schon eine große Ausnahmesituation. Und wo war das, diese Lesung? War in diesem Literaturhaus? Das war in der Volkshochschule, wo auch der Kurs stattfindet. Okay. Und dann hat es auch gleich geheißen, nachdem das so gut ankam, hat die Frau von der Volkshochschule, die dafür verantwortlich ist, am Schluss wird gesagt, ja, im nächsten Semester haben wir den Schwerpunkt Frauen, da wünsche ich mir noch eine Lesung. Und nachdem meine Frauen dann Frauen gehört haben, haben sie gesagt, ja, das machen wir. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, was kriegen wir da zusammen? Wir haben nur ein halbes Jahr Zeit. Ja? Mhm. Und worauf spezialisieren wir uns? Frauen im Beruf, Frauen in... Also, und dann dachte ich mir, nee, wir sind der Literatur verhaftet. Ja, also es ist kein Thema. Wer kennt eigentlich die Literatur-Nobelpreisträgerinnen? Und da sind wir dann ausgeschwärmt und haben auch in Bibliotheken gefragt. Das war bei den Bibliothekarinnen waren nicht sehr viele von den Preisträgerinnen bekannt. Obwohl es nur 14 sind von, also 100 Männer haben den Preis gekriegt und nur 14 Frauen. Also Toni Morrison hat einen. Ja. Das war jetzt Buchpreis, aber Toni Morrison hat auf jeden Fall Doch, einen. Du hast anfangen wollen, Hertha Müller, die Hertha hat auch Müller einen gekriegt. Hertha Müller hat einen, ja. Ja, aber 14 Frauen sind es nur. Aber also, ja, und interessanterweise, Toni Morrison, da bin ich ein großer Fan, deswegen weiß ich das auf jeden Fall, hat Doris Lessing auch einen? Ja. Ja, okay. Also das sind wirklich Leute, die in der Geschichte eine ganz große Rolle spielen und an jeder Universität zu finden sind. Vielleicht nicht an jeder Volkshochschule, weil das eben auch nicht in dieses in diesen Bereich geht. Moment, aber nicht Volkshochschule, Bibliotheken haben wir das erlebt. Ach so, dass auch die Bibliothekarinnen da, also ich an meinem Wohnort, das ja wirklich ein kleines Dorf ist, ja, die hatten Literatur en masse von Literatur-Nobelpreisträgerinnen. Ja. Da habe ich einen ganzen Stapel mit unterm Arm geklemmt und nach Hause genommen. Ja. Aber ansonsten waren viele, die mussten dann im Internet recherchieren und sich Bücher im Antiquariat teilweise besorgen oder eben kaufen. Und wie gesagt, wir sind ja nur eine kleine Gruppe und dann haben wir uns von diesen 14 welche rausgesucht und die haben wir dann vorgestellt, Lebenslauf, dann einen kleinen Textausschnitt, damit die Zuhörer finden oder stilistisch und das einen Text vorgestellt oder zwei Gedichte oder sowas, wozu diese Preisträgerin wiederum meine Kursteilnehmerin inspiriert haben. Also es war pro Vortragende drei, die das bei dieser nächsten Lesung, die wir veranstaltet haben, vorgetragen haben. Und das kam auch sehr gut an. Und wen haben die sich ausgesucht von diesen Frauen? Also zum Beispiel die Toni Morrison. Dann gab es noch... Und die Hertha sicher auch? Nee, Hertha Müller ist sehr, sehr traurig, ja, auch mit ihrer Atemschaukel gewesen. Ja, ich habe mich das... Doch, ja, habe ich mich auch beschäftigt. Wer war es denn noch? Ach. Und die Lessing. Also Lessing wird sehr viel gelesen. Ich war sie nicht dabei, nein? Ich müsste jetzt überlegen. Ich habe das nicht. Aber ich bin schon wieder in der nächsten. Hast du auch selber? Nee, ich mache... Du warst nur Mediatorin. Die Zeit zu lesen, also wenn eine Person jetzt Preisträgerin in drei Teilen vorstellt, also zwei Teilen und sich selber auch noch, wozu sie inspiriert worden ist, und man hat nur einen Abend, das Publikum ist schnell erschlagen. Wortbeiträge muss man ganz vorsichtig sein, dass die Leute nicht die Lust verlieren. Okay. Ja? Also da muss man dann auch ganz geschickt taktieren, dass es immer wieder abwechslungsreich ist, sonst die einen schlafen weg und die anderen, nee, es ist so, richtig, die Leute haben ja schon einen Tag hinter sich. Und nicht jeden interessiert es, also das ist eben auch die andere Sache, auch wenn man sich da hinsetzt und mit gutem Gewissen, mit gutem Willen, muss man nicht unbedingt gleich ein Fan werden, wenn ihr es seid. Ja. Mhm. Aber schon interessant, diese drei Teile, also Biografie und Text und dann eigenen. Mhm. Der eigene Text wurde dann auch dazu gebracht. Ja, also das ist ein Wahnsinn. Also das ist schon viel. Und das alles in einem halben Jahr, also da waren wir schon ziemlich froh, als es dann vorbei war. Ja. Aber und wir sind schon wieder in der dritten Veranstaltung vorzubereiten. Das geht und jetzt. Und was geht es jetzt für dich in dieser Zeit? Was ist, also Nobelpreisträgerin haben wir jetzt die ad acta gelegt und was kommt jetzt? Also jetzt haben wir uns vorgenommen, es gab eine Idee von einer Frau, die das in Frankreich erlebt hatte, dass Gedichte unterschiedlich klingen, je nachdem, wer sie vorträgt. Also sprich, ein und dasselbe Gedicht von drei verschiedenen Leuten vorgetragen, wirkt jedes Mal anders. Und sowas haben wir uns jetzt vorgenommen. Selber eins schreiben oder eins interpretieren? Nein, also sowohl als auch wieder, wie bei den Nobelpreisträgerinnen. Und inspiriert werden. Inspiriert werden und das Ganze machen wir, weil der Schwerpunkt war ja jetzt Frauen und jetzt ist ja alles grün. Bei uns in der Gegend eine größere Gartenschau an dem Fluss entlang ist, der da fließt. Das ist ja jetzt nicht politisch gemeint. Alles grün. Das ist jetzt wirklich also die Umwelt. Und da gehen wir auch zu dieser Lesung erstmals raus in eine Gärtnerei, in einem Gewächshaus wird es stattfinden. Schön. Auch die Lesung. Die Lesung, ja. Das finde ich ganz toll. Und das geht in den Sommer rein, hoffe ich. Ja, ja, das ist also im Juli. Also im Winter in einem Gewächshaus ist ein bisschen kühler. Im Juli. Wir müssen ja jetzt erst anfangen, das Semester beginnt ja jetzt erst im März und dann müssen wir anfangen, uns zu entscheiden, wer nimmt sich was vor und dann, bis dahin habe ich selber eine Fortbildung in Sachen Lyrik noch absolviert, die läuft am 30.03. im Schriftstellerhaus in Stuttgart. Also du hab ich für mich, dich ja, auch, damit ich mich ein bisschen mit Lyrik auch besser auseinandergesetzt habe. Ja, Jambus und all diese schönen Ausdrücke. Ich fürchte nur, dass ich das da auch wieder nicht lerne, weil ich kenne die Lehrerin, die legt auch wieder nicht auf diesen Input Wert, also dass du, man also die Theorie paukt, sondern dass man selber... Nimm das Tonbandgerät mit, kann ich nur, kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Und ich wünsche dir, dass du selber inspiriert wirst, dass das mit dem Grün sehr schön wird. Es ist grün zu grün. Ich habe gerade bei Fair Lady im Kopf. Mhm. Und dass ihr einen ganz tollen grünen Sommer haben werdet. Sommer 2019. Vielen Dank für das Gespräch, Renate. Bitte schön. Und ich weiß nicht, Weidmanns Glück. Ja, gut. Tschüss, ciao. Gut, tschüss. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon Susanne Nielsen im Gespräch mit Renate Schauer. Ich darf mich nochmal ganz herzlich bei Renate Schauer bedanken für das schöne Gespräch und Ihnen allen wünschen, dass Sie dieses Gespräch ein wenig inspiriert hat, entweder einen Kurs zu besuchen, selber ein wieder mal die alten Geschichten hervorzuholen, die Sie vielleicht schon immer mal anfangen oder zu Ende schreiben wollten. Und wir wollen natürlich gerne, dass Sie uns Rückmeldung machen. info@germanradioshow.com. Schreiben Sie uns jederzeit und wir verbinden Sie mit uns, mit Frau Schauer, wie Sie möchten. Und es geht natürlich darum, vielleicht auch Ihre Geschichten wahrzunehmen. Vielleicht haben Sie sehr vieles zu erzählen und wir würden das natürlich immer gerne wissen. Und vielleicht ergibt sich dann ein ähnliches Gespräch daraus. Für Sie und für uns vielen herzlichen Dank. Am Mikrofon Susanne Nielsen, an der Technik wie immer Bill Davidson und ich wünsche Ihnen eine ganz tolle Woche. Seien Sie nett zueinander, wie Kollegin Stevie immer sagte, und eine ganz, ganz tolle Woche, bis wir uns dann am nächsten Sonntag mit einem neuen Thema weiter wieder hören. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye, Ihre Susanne Nielsen, tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Abroad ist ein vierteljährliches bilinguales Magazin exklusiv für die deutschsprachige Community in den USA und informiert unter anderem über deutsche Kultur und Events, Lifestyle- und Reisetipps, Interviews, Firmenspotlights sowie einem Expert-Ratgeber und Tipps zum Leben in den USA. Abonnieren Sie es unter www.